12. April 2013, 21.10 Uhr und ich begrüße euch ganz herzlich zu allerersten Episode von KFABE FSM, den neuen Podcast von mir, Felix und meinen zwei anderen Teammitgliedern, die ich euch gleich vorstellen werde, indem wir über Filme, Serien, Games und noch vielen anderen Sachen des Entertainments sprechen werden. Und ohne große Reden zu schwingen, stelle ich euch jetzt meine zwei Mitkameraden vor. Werde mir zu einem meinem Co-Host, zu dem ich auch gleich noch eine Geschichte erzählen werde, wie es zu dieser Gründung gekommen ist, Anthony vor. Hallo. Ja, hallo Felix. Hallo liebe K-Pep FSM-Zuhörer, die hoffentlich sich die erste Folge anhören und nicht direkt nach der ersten Folge abspringen werden. Ja, Felix, wir haben eine lustige Geschichte da eigentlich zu erzählen. Ich hoffe, dass ihr euch die natürlich nachher noch anhören werdet und jetzt nicht einfach ausschaltet, weil wir manchmal uns verhaspeln. Wir sind in der Anfangsphase und ich hoffe, ihr werdet uns das verzeihen. Mein Name ist Anthony, von manchen auch Toni genannt. Ich bin 18 Jahre alt. Ja, und dann haben wir noch einen weiteren in der Runde. Genau, nämlich den Storki. Hallo. Genau, von manchen auch Toni genannt. Das ist nämlich von mir. Und Storki, das ist mein Name. Ich bin 19 und ihr habt übrigens euer Alter nicht gesagt. Das ist Doch, Anthony hat es doch. Doch, habe ich. Achso, ja, okay. Entschuldigung. Ja, Mensch, ja, jetzt habe ich total den Faden verloren. Nein, natürlich nicht. Felix, ich habe ja mit dir geschrieben über Twitter und da hattest du ja irgendwann mal hier die Idee hervorgebracht, beziehungsweise einen Twitter-Account gegründet, @kfabefsm, um hier mal ein bisschen zu plagen. Und da habe ich mal gefragt, ob ich dabei sein kann. Und mittlerweile bin ich ja, so stelle ich mich jetzt mal selber vor, der mediale Kopf, der wie soll man sagen, der Grafikdesigner, ja. Bin ich natürlich auch, also unter anderem Grafikdesigner, der Homepage-Writer und Custom-Editor und wie man es alles nennen soll. Auf jeden Fall Creative Head, so könnte man es auch nennen, hinter diesem Podcast, Storki. Ja, und wie gesagt, ohne dich würden wir jetzt hier nicht sitzen und die erste Folge aufnehmen, weil du hast es echt super gemacht mit der Website und den Logos, also großes Lob nochmal an dich. Nein, so, alles gut. So gut, dann bitte ich euch jetzt auch nochmal kurz, fangen wir mal mit dir, Anthony, an, so ein bisschen über dich erzählen, was so in Sachen Film, Serien, was dich so interessiert und deine Erfahrung. Ja, also meine Erfahrung mit Film, ich bin niemand, der jetzt groß darauf achtet, welcher Regisseur den Film gemacht hat, welche Schauspieler sind das, welche Firmen haben das, sage ich mal, produziert, sind daran beteiligt, wo wurde der Film gedreht? Wie viel Budget wurde investiert, das ist jetzt eher nichts für mich. Ich bin eher jemand, wenn ich den Film, sag ich mal, auf ProSieben RTL sehe und ich finde zum Beispiel die Info ganz nett, dann gucke ich mir den Film an. Und wenn er mich unterhalten hat, dann bin ich glücklich, dann lese ich mir dazu auch die andere Kritik durch. Wenn er mich nicht mehr hat, lese ich mir auch Kritiken durch, ob andere dieselbe Meinung dazu hatten. Und ich finde es ganz spannend, mit euch Zuhörern ebenfalls darüber zu diskutieren und möchte euch natürlich an meiner Meinung teilhaben lassen und ebenfalls sehr gerne mit Felix und Storki darüber diskutieren. Zu meinen Lieblingsfilmen zurzeit zählen in der Comedy-Schiene zum Beispiel Ted aus dem letzten Jahr, Action, Fast Five, The Rock und Vin Diesel natürlich. Ja, Lieblingsschauspieler, da habe ich einen mit Will Smith. Seine Filme gucke ich mir sehr gerne an, da er von Action, Comedy bis hin zu Drama eigentlich alles spielen kann. Und dann habe ich noch einen, das ist Will Smith, seine Stirb-Langsam-Reihe. Ja, dann die eine oder andere Serie für das S in FSM. Ich gucke sehr gerne South Park, Comedy Central, also abends 20.15 Uhr läuft bei mir eigentlich immer South Park, ist ja dann Fußball oder irgendwas anderes läuft im Fernsehen. Sonst eigentlich immer South Park, was Serien angeht. Und ich muss sagen, ich bin ein sehr leidenschaftlicher alte Folgengucker, zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Aus der Kindheit, mag ich sehr gerne. Und ja, das war eigentlich von mir, was zum Anfang über mich wissen solltet. Felix, Storki, wer möchte von euch als nächstes? Ich übernehme mal direkt. So ähnlich bin ich nicht gestrickt, muss ich ganz ehrlich sein. Also meine Lieblingsfilme leiten sich so ein bisschen von meinen Lieblingsschauspielern ab, denn das sind einerseits Bruce Willis. Ich weiß nicht, ich mag die Action, die er in Filmen mit reinbringt. Natürlich mittlerweile wird's langsam immer weniger, aber die alten Filme entsprechend hier Stirb langsam, natürlich auch Expendables und natürlich seine ganzen anderen Filme, Hostage, Entführt, kennt man ja, unter anderem sind natürlich krasse Actionfilme, wo er so der Actionheld, sag ich mal so, ist. Und solche Filme liebe ich tatsächlich, auch mit Arnold Schwarzenegger, also Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger sind meine Lieblingsschauspieler. Ich muss auch sagen, Emma Watson da wird wahrscheinlich Felix gleich noch was zu sagen. aber Emma Watson ist so auch mit unter anderem Lieblingsschauspielerin. Denn mittlerweile wählt sie ja doch erwachsene Rollen aus, wo sie schon dramamäßig aufgehen kann und ihre Rolle recht gut spielen kann. Und grundsätzlich sonst noch so an Sachen, die ich gucke. Ich gucke jetzt nicht viel im Kino, eher relativ wenig. Der letzte Film, den ich geguckt habe, war G.I. Joe 2 und davor Teil fast anderthalb Jahre nichts. Also ich glaube, davor war es Harry Potter Teil 2, dieser das Ende einer Saga, ich weiß nicht, wie der hieß, Heiligtümer des Todes, glaube ich, Teil 2. Den habe ich mir dann davor zuletzt angeguckt. Es ist jetzt aber ein bisschen mehr, was ich gucken werde in der nächsten Zeit. Es gibt so ein paar Filme, auf die ich mich freue. Pain and Gain kommt zum Beispiel raus, Fast 6 kommt raus. Es sind jetzt zwei Filme von wenigen, die mir einfallen. Ihr müsstet da gleich vielleicht noch was sagen, aber grundsätzlich ist das so mein Gedanke dahinter. Ich habe eben gerade, als wir die erste Aufnahme gemacht haben, habe ich noch eine nette Story erzählt, warum ich diese beiden Schauspieler mag, aber die hebe ich mir jetzt für ein anderes Mal auf. Vielleicht für die Outtakes. Okay, ja, das ist natürlich... Ein kleiner Teaser. Okay, so gut, dann zu mir. Vor wenigen Monaten war es bei mir noch so, ich habe Filme konkret aussortiert, die mich nicht interessiert haben, also vom Inhalt und so, und hab mir die nicht angeguckt, sondern nur Filme angeguckt, die mich interessieren. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen gewandelt. Mich interessiert es jetzt auch mal so, Filme, die überhaupt nicht meinem Genre entsprechen, mir anzugucken, um mich eventuell vom Gegenteil zu überzeugen. Das ist in den letzten Monaten immer öfter. Ich gucke mehr Filme als früher und auch mehr Serien. Und was mich da so interessiert, ich gucke gern Actionfilme, gern Comedy. Fürs Drama habe ich mich besonders auch jetzt in letzter Zeit immer mehr interessiert. Also sind schon gute Sachen dabei. Sonst schon Lieblingsfilm, teile ich mal ein, Komödie, der erste Teil von Hangover, weil den fand ich wirklich zum Brüllen. Andererseits Action, wie Anthony vorhin auch, glaube ich, schon gesagt hat, Fast Five, also ich fand ja die ersten vier Teile von Fast and Furious schon nicht schlecht. Viele haben ja ein bisschen kritisiert, man hat den Fokus zu sehr von den Autos weggenommen, aber ich glaube, das hat den Film von der Qualität wieder ein bisschen mehr angehoben. Also viele Fans sind mit Sicherheit da abgesprungen, die den Film nur hauptsächlich wegen den Autos geguckt haben, aber ich fand's gut, weil dadurch ein richtig guter Actionfilm draus geworden ist. Und dann auch noch für einen aus der Independence-Szene, den ich glaube ich, jetzt ist ungefähr ein Monat her, seitdem ich ihn geguckt habe, Vielleicht lieber morgen, und da spielt auch die von Storky eben angesprochene Emma Watson mit. Also das war so, glaube ich, die erste Rolle nach Harry Potter, glaube ich sogar. Und da hat man schon gemerkt, dass sie hat mich ja bei dem Trio zwischen Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson schon am besten gefallen, weil sie hatte einfach die meiste Ausstrahlung, finde ich. Und sie gehört deswegen zu meiner Lieblingsschauspielerin und auch der Zukunft jetzt. Und Lieblingsschauspieler? Ja, muss ich sagen, Johnny Depp, weil der kann einfach alles spielen. Grandios in Fluch der Karibik, Edward mit den Scherenhänden, so, Charlie und die Schokoladenfabrik, der kann einfach so viele verschiedene Rollen ausfüllen, das ist wirklich einsame Klasse. Ich fordere dich jetzt mal heraus, Felix, der nächste Film mit Johnny Depp. Ach, verdammt. Ich habe den Namen auch jetzt gerade nicht vor Augen, muss ich ganz ehrlich sein. Ich hätte jetzt gedacht, du hast den. Ja, aber vielleicht ist er vom Inhalt, kannst du mal kurz erklären, vielleicht fällt mir dann der Name ein. Es geht tatsächlich auch wieder um eine Komödie, die von den, ja, wie sagt man, Drehbuchautoren von Fluch der Karibik ist. Ich muss einmal kurz schauen. Der genaue Name nennt sich... Ja, wie nennt er sich denn überhaupt? Jetzt bin ich selber ein bisschen auf dem eisernen Fuß. Ja, das ist natürlich ein guter... Ja, ich habe mich selber ins Abseits geschossen. Ja, kein Problem. Ja. Kannst du ja später noch sagen. Ja, ah, Mensch, ey, Kinder. So gut, jetzt wo wir uns alle so vorgestellt haben, sag ich mal kurz was zum Konzept des Podcasts. Also, wir haben uns das so vorgestellt, also in dieser ersten Ausgabe heute werden wir noch keine Review haben. Also wir werden, das ist sozusagen eine Einführungsepisode, wenn man so vorgeht. Aber es wird dann halt immer so sein in der Zukunft. Ich, Anthony oder wenn alle Dämme brechen, auch mal der Storky, werden, bevor wir eine Ausgabe aufnehmen, so ein bisschen schon ankündigen, was in dieser Ausgabe passiert. Also ob eine größere Review ansteht, ob wir über ein bestimmtes Thema sprechen, all sowas. Ich hab's. Okay. Ich hab's. Lone Ranger heißt der gute Film. Ja, habe ich schon von gehört. Bei Lone Ranger, da geht's darum. Ja. Dass in Texas quasi ein maskierter Held, das ist der Lone Ranger und das ist Johnny Depp, gegen die Ungerechtigkeit kämpft und unterstützt wird er entsprechend von einem cleveren indianischen Freund namens Tonto. Der übrigens gespielt wird von Arnie Hammer. Könnte ich jetzt nicht, müsste man halt eben nochmal googeln, wer das ist. Kinoverfilmung des bekannten amerikanischen TV-Seriels Lone Ranger. Und die Ende der 30er Jahre zu den erfolgreichsten Fernsehprogrammen gehörte. Und später folgte noch eine TV-Serie und mehrere Filme und dementsprechend jetzt von Walt Disney und wie gesagt den Regisseur auch von Fluch der Karibik entsprechend, der Lone Ranger. Das lag mir jetzt so auf der Zunge, es tut mir leid. Ja, kein Problem. Ja, und wie eben schon gesagt, wir werden dann vorher ankündigen, worum es dann bei uns im Podcast so geht. Und dann wird es auch diese Standardsachen geben, wir werden jede Woche News haben, zu denen wir auch gleich kommen werden. Die aktuellen Filmstarts, also welche Filme im Kino kommen und DVD und Blu-ray-Starts. Und wir werden auch so Filmempfehlungen aussprechen, die jetzt nicht eine größere Review im Hintergrund haben. Wir werden dann einfach sagen, ja, zuletzt haben wir diesen Film gesehen und den kann man wirklich empfehlen, wegen zwei, drei Gründen, warum. Und so wird das Ganze dann ablaufen. Gut, habt ihr noch dazu was zu sagen? Oder? Also grundsätzlich freue ich mich sehr auf diese ganze Geschichte. Ich meine, wir können es ja sagen. Ich zum Beispiel höre sehr gerne einen anderen Filmpodcast namens Nerd Talk. Ja, wir können es ja, ich meine, diese erste Folge schadet ja jetzt noch nicht. Es ist ja keine Konkurrenz. Es sind Jungs, die machen das echt klasse, muss ich sagen. Wenn ihr da mal reinhört, dann werdet ihr vielleicht das ein oder andere mit der Zeit von uns vergleichbar hören können, denn sie haben da ja auch ein recht gutes Konzept, Show-Konzept, sag ich mal. Und so ähnlich werden wir es vielleicht auch machen. Freut euch halt eben auch noch auf diese Extras, dass wir halt eben DVDs, Blu-rays dazu mit reinnehmen. Vielleicht auch mal die ein oder andere Folge, wo es sich um Serien drehen wird. Da haben ja Toni und ich vorhin so im Off-Talk ein bisschen drüber gequatscht, dass es doch mal interessant wäre, einfach mal eine Folge zu machen, wo wirklich nur über Serien gesprochen wird. Also da machen wir auch sicherlich mal demnächst was. Wie gesagt, ich gehe öfters ins Kino, also werde ich mal auch von aktuellen Filmen was dazu sagen können. Wir versuchen nicht zu spoilern. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? Auf jeden Fall. Stimmt ihr beide mir sicherlich zu, dass wir nicht versuchen werden zu spoilern. Also wir werden versuchen, es nicht zu spoilern. So. Und damit ihr natürlich die Filme entsprechend angucken könnt. Und ja, ich bin gespannt. Und wir werden uns das natürlich ein bisschen aufteilen. Ihr werdet alles finden auf unserer Homepage. Wir werden nachher nochmal alles erzählen, wo ihr uns dann findet. Und das machen wir zum Schluss. Oder ich mache das dann oder wie auch immer. Genau. Gut. Ja, was ich gerne noch zum Konzept sagen würde. Ja, ihr findet uns ja auf Twitter, Facebook, überall. Könnt uns ja auch E-Mails schreiben, etc. Schlagt uns doch eure Filme vor, die ihr gerne guckt oder die ihr gesehen habt. Ihr habt ja sicherlich eine Meinung zu den Filmen. Schreibt sie uns, die Filme. Und dann gucken wir uns sie an. Oder ja, wir gucken uns sie an, entweder alle drei oder nur einer, je nachdem, wie wir Zeit haben, vielleicht auch zwei. Und dann können wir ja genau auf euch eingehen und in der nächsten Ausgabe dann über den Film sprechen. Also so würde ich mir das vielleicht vorstellen. Sprecht ihr mir dazu? Ja, das ist eine super Idee, dass man es immer gut ist. Die Welt wird immer interaktiver und dass man die Hörer immer mit einbindet. Dann ihr halt eure Meinung mit unserer vergleichen könnt und je nachdem uns dann als dumme Leute bezeichnen könnt, weil wir euren Film nicht gut finden oder uns als die Heiligen seht, weil wir den Film genauso findet wie ihr. Also das würde ich mir vielleicht vorstellen, wenn ihr das hört. Ihr habt vielleicht einen Film in der letzten Zeit gesehen, guckt ihn euch an, sagt ihr. Dann gucken wir uns dann an und vielleicht empfehlen wir ihn ja weiter. Ja, es wird sicherlich auch demnächst, wenn die Folgen ein bisschen fortgeschrittener sind, mal Gewinnspiele geben, wo wir vielleicht einen oder anderen gesprochenen Film oder besprochenen Film verlosen werden auf DVD. Freut euch da, wir werden sicherlich mal irgendwas hinkriegen demnächst. Also wir werden nicht ganz ohne gar nichts hier, sag ich mal, so die Podcasts machen, oder? Weil, denke ich mal, sicherlich. Genau. Einfach mal den Deezer in den Raum schieben. Ja, so, okay, dann jetzt kommt auch schon die erste Rubrik, also jetzt als nächstes werden jetzt die News der Woche anstehen. Habe ich heute noch nicht so viel, also vier News habe ich vorbereitet. Zum einen Actionstars ohne Ende. Führt Mel Gibson bei Expendables 3 Regie? Ja, tatsächlich. Man ist sich nicht ganz sicher, ob das ein kleiner Scherz von Sylvester Stallone auf Twitter geschrieben hat. Doch, er hat die Leute auf Twitter gefragt, ob sie es, was sie davon halten würden, wenn vielleicht Mel Gibson Regie bei Expendables 3 führen würde. Mel Gibson, seine letzte Regiearbeit ist schon ganze 7 Jahre her. Das war bei Apocalypto, aber der Film hat großartige Kritiken bekommen. Und jetzt ist man anscheinend am Überlegen, trotz Mel Gibsons, jeder weiß, der hat so ein bisschen menschlich ein paar Schwierigkeiten gehabt in letzter Zeit, aber er ist ein herausragender Regisseur und jetzt wird tatsächlich überlegt, ihn als Regisseur bei Expendables 3 einzusetzen. Wie, ob es dazu kommt, werden wir euch dann in den nächsten Ausgaben sicherlich berichten. Gerüchteküche brodelt. Christopher Nolan wird definitiv nicht den in den kommenden Jahren veröffentlichten Film Justice League drehen. Der Film, der so ähnlich wie der im letzten Jahr erschienene The Avengers rausgekommen ist, wird verschiedene Superhelden beantragen, unter anderem soll Batman eingeplant, Superman und auch Green Lantern. Und viel wurde jetzt darüber diskutiert, da Christopher Nolan ja im DC-Universum ein großer Name ist, dass er möglicherweise bei diesem Film Regie führt. Aber dazu wird es wohl nicht kommen, weil er hat es in einem Interview mit einem schlichten Nein dementiert. Übrigens muss ich dazu sagen, dass ich Avengers ganz lange mich dagegen gesträubt habe, den zu gucken. Aber als ich ihn dann geguckt habe, auf DVD, beziehungsweise Blu-ray, ich gucke Blu-ray übrigens auch nur, ich fand den echt geil. Also ja. Ich freue mich dann auch auf diesen freue mich sehr doll. Ich werde den auch sicherlich dann, wenn ich dann öfters ins Kino gehe bis dahin oder öfters gegangen bin, werde ich sicherlich dann auch den mir im Kino angucken. Ich bin da gespannt drauf. Denn solche Filme tatsächlich am Ende, ja, ich mag sie doch. Ich habe mich lange dringend gesträubt, aber ich mag sie doch. Und mit dieser Dementierung ist jetzt ein neues Gerücht dadurch entstanden. Es wird jetzt gemunkelt, dass du möglicherweise es eine weitere Fortsetzung von der The Dark Knight-Reihe geben wird, was für viele jetzt wahrscheinlich komisch vorkommt, aber es wird tatsächlich gemunkelt, dass es dazu kommen wird. Eigentlich hat Christopher Nolan ja gesagt, dass er dieses Werk an sich gar nicht mehr angerührt werden sollte und dass auch er definitiv keinen weiteren Batman-Film drehen wird. Doch, jetzt ist dieses Gerücht aufgekommen. Ob es sich darum ein Spin-off, Sequel oder Reboot handelt, ist noch nicht bekannt. Und auch, ob der angeteaste Joseph Gordon-Levitt, der ja am Ende von Batman The Dark Knight Rises in der Höhle von Batman ist, ob der mitspielen würde in diesem Film, ist auch noch nicht bekannt. Aber wie gesagt, die News muss man mit Vorsicht genießen. Möglicherweise ist es auch alles bloß wieder eine Finte. So, und nächste News, 50 Shades of Grey, der Film, der im Sommer 2014 erscheint, und erstmal 50 Shades of Grey. Das ist ja das Buch, über das viel diskutiert wurde mit Erotik. Das ist ja schon ein halber Erotikfilm, wenn man das Buch so verfilmen würde. Wird jetzt gemunkelt, wer denn die Hauptrolle kriegen sollte. Nachdem am 1. April in den News rausgekommen ist, dass Megan Fox die Hauptrolle übernimmt, das haben welche zuerst sogar geglaubt, sind jetzt wirklich Namen ans Licht gekommen, die für diese Rolle ins Spiel gekommen sind. Zum einen ist da zum Beispiel Mila Kunis, bekannt aus Anthonys Lieblingsfilm aus der Komödienreihe Ted, oder auch Emma Watson, die alle kennen über Harry Potter, oder auch sogar Twilight Blickfang Kristen Stewart. Und auch mögliche Filmpartner sind Ryan Gosling sind im Gespräch, durch den herausragenden Film, der bekannt geworden ist. Was heißt bekannt geworden ist, aber Drive. Jetzt bin ich, ja. Das war ganz schön lange gebraucht jetzt dafür. Oder auch Chris Pine, der durch die Filme Star Trek als Captain Kirk, auch sehr starker Film, muss ich sagen, bekannt geworden ist. Auch er ist im Gespräch. Auch hier halten wir euch natürlich weiter auf dem Laufenden. Und jetzt eine neue News, die auch noch rausgekommen ist. James Wan, bekannt durch als Regie für den ersten Saw-Film, ist im Gespräch für die Regie von Fast and Furious 7, nachdem der vorherige Regisseur abgesprungen ist, weil er keinen weiteren Film mehr drehen wollte, ist jetzt James Wan im Gespräch. Und viele waren ein bisschen verwundert, weil von Horror-Genre auf Action-Genre jetzt so umzusteigen, ist ziemlich gewagte Sache. Aber wie gesagt, da ist auch noch nichts bestätigt. Bloß Vin Diesel unter anderem wünscht sich einfach, dass ein James Wan das auch machen könnte. So, ja, das war... Da kurz dazwischengrätschen, wenn ich diesen, also Saw-Regisseur, ja, Saw, also ich liebe Horrorfilme, ob es nun Horrorfilme ist wie Saw, wo natürlich einfach nur durch die Gegend gemetzelt wird, oder halt Wrong Turn, eigentlich auch nur ein Gemetzelfilm, aber, oder auch Psychofilme, mag ich ja sehr. Und zum Beispiel ist ein Saw 1, dieser Regisseur, wenn man an Saw denkt, denkt man ja an Gedärme, an Arme, die durch die Gegend fliegen, aber in Saw 1 ist es eigentlich noch alles ganz anders. Saw 1 ist meiner Meinung nach, ich liebe die Saw-Reihe, muss ich ehrlich sagen, aber Saw 1 sticht durch diese Filme noch heraus. Saw 1 ist der beste Film und ich kann mir auch vorstellen, dass ein Regisseur wie er auf jeden Fall ein Fast and Furious 6 oder 7 drehen kann und den auch gut rüberbringt. Also, wenn man an Saw denkt, sollte man nicht immer nur an Gedärme denken und irgendwas, was durch die Gegend fliegt, sondern halt auch einfach mal den ersten Film, der wirklich noch sehr, sehr gut ist, was ich so finde. Und ich denke mal, dass er da was Gutes auf die Beine stellen kann. Das wirkt ja relativ schnell dann als Abschreckung, ne? Dass man, wenn irgendwie dann in den Trailer steht, vom Regisseur, vom Saw. Ja, ich denke mal, das werden sie marketingtechnisch nicht machen, aber. Ja, weil dann gehen dann eher die, also einerseits gehen dann die sowieso erschrocken sind von Saw nicht rein. Andererseits gehen die Leute, die von Horrorfilmen grundsätzlich nichts finden, nicht rein, und dann wird's schon ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, Fast and Furious hat so eine, ist jetzt ja mittlerweile eine Größe im Filmgeschäft, obwohl es da natürlich auch umstrittene Stimmen gibt, manche mögen es nicht. Es ist ja jetzt nicht, dadurch, dass The Rock jetzt mit bei ist es jetzt, also Dwayne Johnson, für alle, die ihn nicht als The Rock kennen, Dwayne Johnson ist ja nicht der, wo man die großen Dialoge, ich sag mal, erwarten kann, deswegen ist er ja vielleicht auch so erfolgreich, dass die Leute ja grundsätzlich ja nicht so viel Dialog mögen. Man wird abwarten, aber ich denke mal in 6, 7, es wird wahrscheinlich noch mehrere Filme von Fast and Furious geben Es ist ja nur der Saw 1 Regisseur, und ich finde einfach, Saw 1 ist einfach nur der Film von den 7, das sind 7 gewesen, oder? Ja, 7, der halt einfach noch am, in Anführungszeichen, normalsten war. Ab 2, 3, da beginnt dann halt einfach nur dieses martialische Abschlachten. Also ich habe jetzt, ich mag Horrorfilme, da sage ich auch ganz ehrlich, ich liebe das Horrorfilm-Genre. Also wenn ihr Horrorfilme habt, wo ihr meint, der hat ja bestimmt nicht geguckt, dann schickt sie mir, damit könnt ihr wahrscheinlich bei mir am meisten punkten. Und ich mag Saw 7 und 6, 5 von der Story her nicht mehr so, aber halt von der Handlung her, aber Saw 1 ist einfach der beste von allen. Er kann halt mehr als einfach nur dieses Abschlachten der Regisseur. Da glaube ich auch dran, dass Saw 7, wenn er das wirklich macht, natürlich für die Marketing ist das nichts Gutes, aber sie werden es natürlich nicht in den Trailer reinschreiben, Macher von Saw 7, von Saw 1, das werden sie nicht tun. Nee. Und die Leute werden trotzdem in den Film gehen, wer den Film sehen will, wer Dwayne Johnson mag, wer Vin Diesel mag, wenn er mitspielt, wovon ich fest ausgehe, Paul Walker, dann werden sie in den Film reingehen. Ja. Und dann werden sie ihn sich angucken und werden merken, dieser Regisseur kann mehr als Saw. Ja, ich habe mich auch lange Zeit gegenüber Saw gesträubt, aber ich habe dann irgendwann vor ein paar Monaten mir gedacht, gucke ich mir den jetzt mal an, und ich war wirklich positiv überrascht. Also Teil 1 hat mir wirklich super gut gefallen. Ob ich mir jetzt demnächst noch Teil 2 bis 7 angucke, mag jetzt zu bezweifeln werden, aber durchaus möglich. Und ich habe jetzt noch einen Nachtrag zu der Christopher Nolan News von eben. Warner hat jetzt eine Liste rausgebracht mit möglichen Regisseuren für das den Justice League Film. Darum unter anderem sind Zack Snyder, unter anderem bekannt für den in diesem Jahr erscheinenden Superman Man of Steel, David Fincher, der mit Verblendung und Social Network bekannt wurde, Nicholas Winding Refn, wie schon eben Ryan Gosling, Drive, dadurch bekannt, Ben Affleck, der die Regie beim kürzlich Oscar-prämierten Film Argo geführt hat, und Darren Aronofsky, der die Filme Black Swan, bei den Filmen Black Swan, The Wrestler oder auch Requiem for a Dream geführt hat. Alles richtig, richtig gute Filme. Also da werden wir sicherlich noch in der nächsten Zeit des Öfteren Ja, und etwas mir gefällt diese, also Darren Aronofsky, Ben Affleck, diesen Nicholas Winding Refn, kannte ich jetzt noch nicht so, aber David Fincher und Zack Snyder sind wirklich gute Regisseure und ich denke mal, egal welchen sie davon letztendlich wählen, falls es dann einer von diesen ist, wird da mit Sicherheit ein guter Film daraus entstehen, da bin ich mir relativ sicher. Definitiv. Ja. Ja. Gut, das war's auch eigentlich schon von den News. Dann als nächstes sind dann die Filmstarts an der Reihe. Und ja, dafür ist Anthony heute verantwortlich. Ja, und ich werde heute für euch, also für immer die Kinostarts, Filmstarts für euch durchgehen. Ich werde mich meistens auf zwei, wenn natürlich drei neue Filme gut rauskommen, darauf beschränken. Und ich werde euch da etwas näher die Handlung erzählen. Zu den anderen werde ich nur kurz etwas anreißen. Kommt halt drauf an, wie viele gute, also in meinen Augen gute, vielleicht habt ihr ja auch besondere Wünsche. Oder halt, es kommt halt natürlich auf die Schauspieler an, ob sie bekannt sind. Werde ich die anreißen kurz, für euch die Story erklären, um was es geht. Und zwar beginnt es heute mit Oblivion, ein Film mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Es geht darum, dass die Welt am Ende ist und es die Aliens nun auf dieser Welt sind. Und es geht halt darum, nach einem Krieg sind die Außerirdischen auf der Erde und die Menschheit lebt auf anderen Planeten. Nun möchten die Menschen die Rohstoffe von der Erde wieder haben und dabei kommt es halt dazu, dass Tom Cruise sich in Julia verliebt. Also Tom Cruise spielt Jack Harper. Er verliebt sich in Julia. Diese wird gespielt von Olga Kurilenko. Und es ist halt dann so, dass sie auf der Erde sind und mit den Aliens dann in einen Krieg kommen. Dann ist ein Neustart. Das Wochenende ist eine Romanverfilmung mit Starbesetzung. Dann haben wir Mademoiselle Populaire. Dieser Film spielt in den 50er Jahren. Dann haben wir Ginger and Rosa. Ist ein Coming-of-Age-Drama um zwei beste Freundinnen. Dann haben wir Thor, eine 3D-Animation, also ein Animationsfilm zu Thor. Der Film, der schon mal im Kino lief. Der böse Onkel ist ein Urs Odermatt verfilmt sein gleichnamiges Theaterstück. Dann haben wir ein Rendezvous in Belgrad. Ein romantischer Film um ein Paar, was im modernen Belgrad sich verliebt. Dann haben wir George Baselitz, das ist ein Porträt über einen deutschen Künstler. Dann haben wir Trommelbauch, ein märchenhafter Familienfilm. Und wir haben Kiss the Coach, eine gefühlvolle Komödie mit Gerard Butler, der einen ehemaligen Footballspieler spielt, der ein Ehemann und Familienvater ist, aber er versagt dabei und will seine Frau zurück. Okay, gut, ja. Bevor noch was zu den Filmen? Ja, also ich wollte mal über Oblivion so ein bisschen sprechen. Freut ihr euch auf den Film? Wo werdet ihr euch den Film ansehen? Und was haltet ihr allgemein nicht von der Handlung? Ich weiß nicht, ob ich ihn angucken werde. Also grundsätzlich klingt das ja nicht schlecht. Ich mag solche... Also ich mag The Walking Dead. Und dann mag ich alles andere, was Zombies hat, auch irgendwie. Dann auch nochmal hier, wie gesagt, wir haben es ja schon gesprochen hier über Serien und so. Aber es gibt ja auch recht viele Filme, die natürlich Zombies beinhalten. Und es ist ja so mehr, also teilweise mit Zombies. Also die Zombies tauchen bei Oblivion irgendwie nie auf. Oder beziehungsweise eher in einer Nebenrolle quasi. Also die Zombies sind zwar die verantwortlich für das ganze Szenario, was da in diesem Film spielt. Aber irgendwie tauchen die nie auf, sondern es ist so mehr so irgendwie so ein Virus, was da auf die Erde aufgebrochen ist nach so einem Krieg. Ich glaube, das sind jetzt Aliens. Ja, es sind Aliens. Zombies. Ja, Zombie-Aliens, ne? Also ich hatte jetzt, also ich habe mir im Kino, wie gesagt, G.I. Joe angeguckt. Und da gab es ja den Trailer und dann daraufhin habe ich mir ein bisschen durchgelesen. Und in dem Trailer ist es auf jeden Fall so zu sehen, dass das so eine Art Zombie-Aliens sind. Also wie gesagt, egal, Aliens, Zombies, wie auch immer. Ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall irgendwas Laufendes, was nicht normal ist. Mag ich. Sind ja immer Zombies oder Aliens. Ja, ich werde mir den Film, also im Kino werde ich mir glaube ich auch nicht ansehen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn er dann auf DVD beziehungsweise Blu-ray erscheint, dass ich mir in die Videothek gehe oder so und mir den Film angucken werde, weil vom Inhalt interessiert er mich eigentlich schon. Allgemein muss man sagen, ja. Dieses Jahr kommen sehr viele Sci-Fi-Filme raus, also das wirklich stark, also dass dieses Genre jetzt noch so einen Boom bekommt, also hätte ich nicht unbedingt mitgerechnet. Andy, wolltest du noch was sagen zu dem Film? Ja, also ich kann Stork eigentlich nur zustimmen. Ich bin auch ein sehr großer Fan von der Serie The Walking Dead. Ich liebe, ja, man nennt sie Endzeit-Serienfilm. Also ich mag genau, sie sehr. Genau, darauf kam ich gerade nicht. Der gehört ja zum Beispiel auch Jetzt komme ich nicht drauf, wie heißt denn der Film, wo Will Smith eigentlich sein letzter in New York ist? I am Legend. Wo er als letzter in New York ist, ist zum Beispiel auch ein Film, den ich sehr gerne gucke. Natürlich wegen Will Smith, einer meiner Lieblingsschauspieler. Aber ich mag zum Beispiel Endzeit-Serien oder auch Filme. Ja. Und also ich werde auch nicht ins Kino gehen. Aber sobald der auf DVD, Blu-ray draußen ist oder ja, je nachdem, dann halt ab in die Videothek oder ihn kaufen, je nachdem, wie die Bewertungen und Kriterien ausfallen, werde ich mir ausleihen kaufen und dann werde ich mir auch angucken. Und dann können wir darüber reden, wenn der ist. Die ersten Kritiken sind ziemlich gut ausgefallen, also soll ein richtig guter Film sein. Ja. Also was mich jetzt auch nochmal interessiert von euch, Jungs, wie guckt ihr Filme grundsätzlich? Also ich, entweder Blu-ray, DVD eher weniger mittlerweile, weil ja Blu-ray bietet eben bessere Bildqualitäten, ne? Ist recht cool zu gucken. Kino, wie gesagt, jetzt öfters. Und wenn ich was ausleihe, dann entweder wenn ich irgendwie Love-Film mal wieder aktiviere, also für irgendwie 30 Tage oder so, dass ich mir das mal einmal im Monat wieder, ja, 8,99 € oder wie viel man dafür zahlt für ein paar DVDs im Monat, entweder das wieder aktiviere. Oder aber Maxdome habe ich mal genutzt, aber eher wenn dann Love-Film. Wie sieht es bei euch aus? Ja, ja, Blu-ray, DVD, kommt ganz drauf an. Also oder halt Kino gehen. Was ich jetzt in den letzten Zeit zwar auch nicht so oft gemacht habe, aber dieses Jahr wird das, glaube ich, wieder ein bisschen öfter, weil dieses Jahr wirklich viele gute Filme rauskommen. Ja, natürlich, am 4.7. Also übrigens, ich einfach und verbesserlich. Ich bin nicht so der Kinogänger. Mein letzter Kinofilm, bin ich ehrlich, ist Harry Potter 7.2. Das ist schon, wie lange ist das her? Ein Jahr? Ein bisschen länger schon. Das ist schon, anderthalb? Juli 2011 ist der rausgekommen. Das war mein vorletztes Mal. Ja. Ich bin eher so derjenige, ich habe zu Hause einen Telekom-Receiver über Internet und der hat halt ähnlich wie Maxdome ein Videoarchiv und sobald die Filme zum Beispiel bei Sky Select zu laufen sind, laufen sie ebenfalls auf dem Receiver für, ich glaube auch 2,99 €, also 3 €. Und dann leihe ich sie mir da aus, dann kann man sie halt 48 Stunden lang gucken, so oft wie man will, oder halt auch über die PlayStation, da geht das ja ebenfalls, PSN. Mhm. Also, ja, das ist, sind dann so die Dinge, wo ich sie gucke, oder halt, was ich auch sehr gerne mache, ist einfach, Filme sonntags, also nicht sonntags 20:15, da laufen, finde ich, zu viele Filme, die man halt schon kennt. Aber so 22:15, so nach dem Hauptfilm, da kommen sehr viele Filme, finde ich, die gut sind, aber es leider nicht in das normale Programm schaffen. Das sind dann ja, die Filme, da die sind sehr viele gerne Filme, die man so im Mainstream gar nicht so mitbekommt, aber wenn man die dann sieht, dann merkt man, wie gut die Filme eigentlich sind. Also das ist wirklich sehr oft der Fall, dass das liegt natürlich auch an dem FSK-Slot, das sind ja meistens die Filme ab 16 oder 18, deswegen kommen die ja auch nicht in den 20:15-Slot, aber die können mit der Qualität von den 20:15-Ausstrahlungen eigentlich fast immer mithalten, beziehungsweise oft sogar übertreffen, also das stimmt schon. Ich habe ja übrigens gehört, Jungs, dass wir zur Einjahresausgabe am 10.04. ein Hörertreffen machen und wir gucken uns zusammen Lego der Film 3D an. Ja, okay. Okay. Okay, machen wir. Gut. Ja, soll ich mal weitermachen, Felix? Ja, jetzt sind DVD, Blu-ray Starts. Genau, wir haben nämlich auch ein paar DVDs, das ist auch jetzt so eine Rubrik, die wir hier mit reinnehmen werden, für alle, die, ja, entsprechend Filme, die nicht mehr im Kino laufen, sich gerne holen würden und für immer im Regal haben wollen. Ich habe mir mal für diese Woche zwei Sachen rausgepickt, die recht interessant sind. Das ist einmal End of Watch, 2012er Film mit Jake Gyllenhaal, Hall. Übrigens, die Aussprache von manchen Schauspielern ist bei mir extrem schwierig. Ich weiß nicht warum, aber da habe ich manchmal teilweise Schwierigkeiten, die Nachnamen vernünftig auszusprechen. Nehmt es mir nicht übel. So Zuhörer werden es dir verzeihen. Dafür kann ich euch sagen, dass da auch Michael Peña mitspielt. Michael Peña, der übrigens in Filmen wie L.A. Crash mit dabei war. Sollte man vielleicht kennen von Paul Haggis, der ein oder andere wird es kennen. Jake Gyllenhaal, der hat übrigens mitgemacht, ich habe mal nachgeschaut, das Gesicht kommt mir übrigens sehr bekannt vor, The Day After Tomorrow, 2004er Film. Dann eher weniger bekannte Filme, außer Source Code. Ja, er hat auch mit Tobey Maguire in diesem Brüderfilm, oder? Brothers, ja, genau, Brothers hat er auch mitgemacht, Prince of Persia. Ja. Hat er auch mitgemacht. Der Sand der Zeit, 2010er. Der Regisseur ist übrigens auch der Regisseur, der Drehbuchautor von der Fast and the Furious 5. Also 5 nicht, sondern grundsätzlich Fast and the Furious. Und Haarsteins. Wiederum Haarsteins mit Christian Bale. Also recht große Namen, die wir da haben. Also End of Watch aktuell bei... Wir holen uns übrigens unsere ganzen Infos von moviepilot.de. Ist so eigentlich so die bessere... Die gängigste Seite. Es gibt noch filmstarts.de, kann man sich auch angucken. Worauf ich jetzt übrigens gekommen bin, als ich bei Moviepilot geguckt habe, wir werden die Tage mal auf der Seite, die wir bisher nicht einmal erwähnt haben, aber die ich jetzt erwähnen werde, nämlich kfabefsm.wordpress.com, werden wir so einen kleinen Button oder so einen Amazon-Button reintun, wo ihr, wenn ihr über diesen Button was bestellt über Amazon, wir so eine kleine Provision bekommen. Das kostet euch nichts mehr, sondern der Kaufpreis von Amazon bleibt gleich. Das machen sehr viele Websites. Gönnt uns einfach mal die paar Cent, die dabei rumspringen. Wie gesagt, ne, Filme, die kosten dann 12,99, davon kriegen wir vielleicht irgendwie 20 Cent oder so. Aber euch hat der Film nichts mehr gekostet. Und ihr könnt auch andere Sachen drüber bestellen, nicht nur Filme, sondern grundsätzlich alles, was es so gibt. Das machen wir mal die Tage, ne? Anderer Film, der ansteht, diese Woche, den man kaufen kann über DVD, ist Anna Karenina. Übrigens habe ich nicht erzählt, was bei End of Watch Thematik ist, ne? Sollte man vielleicht kennen, also die Officers, es spielt in L.A. und es geht um LAPD-Officers und es geht darum, dass die Officers Taylor, gespielt eben von Jake Gyllenhaal, und Zavala Michael Peña sind, nicht nur Kollegen, sondern auch beste Freunde. Und sie sind ein eingeschworenes Team und würden füreinander durchs Feuer gehen, in den Straßen von L.A. sorgen für Recht und Ordnung. Jetzt kann man dazu noch sagen, dass es halt eben Kriminelle gibt, die entsprechend den beiden das Leben schwer machen und im Laufe des Films, ich spoiler nicht. Auf jeden Fall ist es, wie gesagt, entsprechend Actionfilm. Es dreht sich um LAPD-Officers und ja, davon gab es ja auch einige Filme schon, zum Beispiel Street Kings, da ging es auch schon um LAPD, also LA-Polizisten, oder wie sich die nennen, ne? Wie gesagt, zweiter Film, den ich habe, ist Anna Karenina, auch ein relativ guter bewerteter Film, kenne ich jetzt übrigens nicht, aber mit Keira Knightley. Sollte den einen oder bekannt sein, entweder weil er sie hübsch findet oder von Star Wars Episode 1. Da hat die mitgespielt. Ja. Und natürlich bei Fluch der Karibik. Und bei Fluch der Karibik natürlich auch, klar. Ich gucke nochmal durch, was sie sonst noch für Filme hat. Also Fluch der Karibik 2 und Stolz und Vorurteil fällt mir da persönlich noch ein. King Arthur habe ich hier. Star Wars, übrigens einer ihrer ersten Filme, muss man sagen. Ja. Da musste ja richtig jung gewesen sein. Star Wars Episode. Ja, die ist auch noch jünger. Auf jeden Fall Keira Knightley, eine recht hübsche Schauspielerin. Es geht darum, dass Anna Karenina, eine Frau im Russland des 19. Jahrhunderts, durchlebt eine lieblose Ehe mit ihrem Mann, dem Staatsbeamten Alexei Karenin, gespielt von Jude Law. Sollte man auch kennen. Eines Tages lernt sie den attraktiven Grafen Wronski, also russische Wronski. Aaron Taylor Johnson spielt er. Also die lernen sich kennen, in denen sie sich unsterblich verliebt und eine Schnulze halt, ne? Drama-Film wird Kinostart war der 6.12.2012, also recht frisch, habe ich nicht so viel, wie gesagt, mitbekommen, aber hat relativ gute Bewertungen auf Moviepilot. Geht 130 Minuten, also krass lang. Das sind so die zwei aktuellen Filme. Den hatten wir noch so ein paar andere, aber das sind so eher weniger interessante. Java Heat, unter anderem mit Mickey Rook, ist noch am Start diese Woche. Lola gegen den Rest der Welt. Aber sonst ist es eher weniger. Schillerama. Der Ultimate Midnight Movie. Eine Hommage an und Parodie auf das Grindhouse-Kino. Schwierig. Und mehrere Kurzfilme. Also es gibt da quasi mehrere Kurzfilme, wo mehrere Sachen entsprechend parodiert werden. ja, sonst ist eher uninteressant. Blackout kommt noch diese Woche raus, also in den niederländischen schwarzen Thriller-Komödie Blackout, Killer Koks und wilde Bräute, wie ein verkarteter Ex-Knacki kurz vor dem Hoch seines Lebens entsprechend abstürzt. Ja. Das war's so an. Das war's so im Grunde genommen diese Woche. Okay. Also da gibt's die Wochen, nächsten Wochen gibt's ein bisschen mehr Interessanteres. Okay. Aber diese Woche ist es nicht so. So, jetzt mal eine Frage an euch. Habt ihr diese Woche oder in der letzten Woche irgendeinen Film gesehen, den ihr so ein bisschen jetzt näher noch erläutern möchtet? Wie gesagt, ne, also G.I. Joe 2 gibt Empfehlung von mir. Man sollte sich aber, um die Vorgeschichte zu kennen, auf jeden Fall G.I. Joe Teil 1 angeguckt haben. Das haben wir auch gemacht. Also letzte Woche Montag habe ich mir G.I. Joe 1 angeguckt. Übrigens über Sky aufgenommen und entsprechend angeguckt. Sky ist übrigens auch ein Medium, da, wo ich gerne Filme gucke. Ja, ne? Also mittlerweile auch. Das war früher fast gar nicht so, aber mittlerweile gucke ich da auch immer gezielt, was man sich so angucken könnte. Genau, kann man sich ja Sachen aufnehmen, ist ja extrem gut mit Festplatte und so. Das geht auf jeden Fall klar. Ähnlich wie bei Entertain ist das ja auch recht gut. Genau. Und wie gesagt, G.I. Joe 2 spielt mit The Rock, Dwayne The Rock Johnson unter anderem. Ich glaube, zur Story sollte man nicht viel sagen. Wir können in die Tage nochmal, wenn wir die nächsten Folgen haben, nochmal genauer durchsprechen, wenn ihr den vielleicht auch sogar geguckt habt, dann da vielleicht mehr Hintergrundinfo. Oder habt ihr ihn sogar geguckt schon? Nee, also ich habe ihn noch nicht gesehen. Nein, okay, dann würden wir den verschieben, aber das wäre so ein Film, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn man den sich noch im Kino gucken kann. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr, sehr guter Actionfilm, aber erwartet nicht so viele Dialoge. Wie gesagt, Dwayne Johnson ist ja nicht so der Dialogexperte. Aber dafür, man lasst sich das ein oder andere Mal ein bisschen, man hat den Schmunzler, sage ich mal so. Vor allen Dingen nicht bei den Dialogen von Dwayne Johnson, aber mehr Bruce Willis spielt eine Rolle. Naja, Willis ist eigentlich immer so einer, der in Filmen was auflockert. Auch ein Stück langsam ist er durch seine Sprüche immer bekannt. Yippie-yay, Schweinebacke. Definitiv. Also G.I. Joe geht's ja übrigens, ich kann es ja doch kurz sagen, ne? Es geht darum, dass die Joes entsprechend anscheinend vernichtet worden sind von der Regierung, also der amerikanischen Regierung. Wie wir aus den Vorfilmen kennen, ist da ja nicht alles korrekt in der Regierungsspitze, sag ich mal. Das ist aber nicht der Fall. Entsprechend überleben ein paar von den Joes. Die waren in der Wüste, hatten Einsatz gehabt und ein paar von den Joes überleben. Und ja, entsprechend muss jetzt die Regierungsspitze, die nicht so ist, wie sie scheint, entsprechend vernichtet werden und aufgedeckt werden, wie auch immer. Und da hilft halt eben der G.I. Joe Gründer. Und das ist entsprechend Bruce Willis. Ja, und dann gibt es ein paar Action-Szenen, die recht interessant sind. Und am Ende fliegt Paris in die Luft. Paris und London. Ja gut, das hat man ja schon im Trailer so ein bisschen erkennen können. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist kein Geheimnis. Spoiler. Ist kein Spoiler, das ist ein Trailer. Und Nordkorea ist eine der 8 Weltmachten. Ist auch recht interessant. Ja, das ist ja ein aktuelles Thema, kann man ja fast sagen. Ja, könnte man fast sagen, genau. Ja. Gut. Habt ihr noch was? Engineer, hast du? Ja, also ich habe mir passend zum letzten Fest, das Osterfest, einen Film angeguckt, den ich eigentlich lange Zeit verurteilt habe. Er ist von Mel Gibson aus dem Jahre 2004. Es ist Die Passion Christi. Ja, ich habe mir diesen Film angeguckt. Ich habe ihn lange verurteilt aus dem Grund, er wurde natürlich, wie viele wahrscheinlich wissen, nicht synchronisiert. Er ist auf Hebräisch, Latein und Aramäisch. Ja. Was dem Film aber zugute kommt, ist, es wird nicht viel gesprochen. Und wenn gesprochen wird, natürlich, man hat den deutschen Untertitel. Und ich muss sagen, dass dieser Film, den ich lange Zeit verurteilt habe, ziemlich gut ist. Viele denken sich natürlich jetzt, Bibelfilm, die 10 Gebote, man kennt das alles. Aber dieser Film, er hat was Besonderes. Das sagt allein schon die Jugendfreigabe, erst ab 16. Dieses sieht man in vielen Szenen, wo es vor allem natürlich, man weiß natürlich, es geht um Jesus. Es sind seine letzten Tage, es sind die Tage vom letzten Abendmahl zur Kreuzigung, damit verrate ich natürlich nichts, jeder sollte die Geschichte von Jesus kennen. In diesem Film geht es darum, dass die letzten Abschnitte seines Lebens gezeigt werden, vom Abendmahl zur Kreuzigung. Und zwischendurch werden immer Rückschritte seines Lebens gezeigt. Und viele dieser Rückschritte sollte man durch den, wenn man Religion hat in der Schule, oder auch Konfirmation oder wie es halt genannt wird, Firmung etc. kennen. Und ich habe viele seiner Rückschritte durch den Religionsunterricht erkannt. Und ich muss sagen, dieser Film hat mich echt in seinen Bann gezogen, als er im Fernsehen lief an Ostern. Und ich konnte echt nicht umschalten. Dieser Film lief auch ohne Werbung, was mich echt gewundert hat. Und ich kann nur empfehlen, Leute, die... Man muss schon etwas abkönnen für diesen Film. Die Folterszenen, die zum Beispiel Jesus erleiden muss, sind echt teilweise ziemlich hart. Also man sollte ein gutes Gemüt haben oder halt auch die Augen zumachen können. Aber ich kann diesen Film echt empfehlen. Er ist echt stark. Die Schauspieler sagen einem nicht so viel. Aber das, finde ich, sagt jetzt nicht viel über diesen Film aus. Die Schauspieler sind echt gut. Und der Film ist ein echt guter Film. Vielleicht kennt ihn ja einer von euch beiden schon. Ich habe ihn zu Teilen gesehen, aber auch noch nie so ganz komplett. Aber das wird mit Sicherheit auch... Es ist nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sein. Nicht so mein... Das habe ich auch lange Zeit gedacht. Aber es ist... Also ich bin jetzt auch kein Fan von Bibelfilmen, so 10 Gebote mäßig, aber dieser Film... Wie fandet ihr Troja? Wie gesagt, habt ihr den geguckt? Cool. Also Troja, ja, habe ich gesehen, war gut. Also ich fand den... Also ich, das ist ja ein Film, der geht ja ein paar Stunden, ne? Ja, der geht ziemlich lang. Ja. 5 Stunden ungefähr, kann das kommt, glaube ich, hin, ne? So lang? Ja, ich glaube schon. Das ist ja der Originalfilm. Jetzt müsste man natürlich Live-Research machen. Der geht ja recht lang. Und ich habe mir tatsächlich den mal komplett angeguckt. Der lief mal auf Kabel 1, entsprechend mit Werbung sogar dann entsprechend irgendwie 6, 7 Stunden oder so, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ich muss mal kurz einmal nachchecken. Redet mal weiter. Dasselbe wollte ich gerade machen, aber... Nee, tatsächlich nur 190 Minuten, also ein bisschen mehr über 3 Stunden. Deswegen, okay, dann kommt das mit den 5 Stunden ganz gut hin. Das war auf Kabel 1, wie gesagt, mal gewesen. Und da, ich muss am Ende ganz ehrlich sagen, ich ströme mich tatsächlich so ein bisschen dagegen. Und Passion Christi ist ja auch so ähnlich aufgemachter Film. Weiß ich nicht so recht. Ja, also ich war auch lange Zeit, also diese Bibelfilme, ich denke mal, jeder hat im Religionsunterricht irgendwann mal irgendeinen Film geguckt, ob es Martin Luther ist oder, ich weiß ja nicht, ob überhaupt alle Religionen hatten, ist ja nicht... normal, dass man, also nicht überall hat man Religionsunterricht, und dadurch war ich auch lange Zeit abgeschreckt. Ich habe diesen Film, jetzt habe ich vergessen, wann er rauskam, 2004 kam er raus, und ich habe ihn 2006, 2007 bei meiner Tante kurz gesehen, habe gesehen, dieser Film hat nur Untertitel, und dadurch fand ich diesen Film halt ziemlich abschreckend, weil wer guckt sich gerne Filme nur mit Untertitel an? Seid mal ehrlich, guckt ihr das? Also nicht so gerne. Das hat mich ehrlich gesagt... Ja, genau, das hat mich etwas abgeschreckt, aber als ich diesen Film gesehen habe auf Kabel 1, er hat angefangen, ich habe die ersten 5, 6 Minuten vielleicht verpasst. Und dieser Film hat mich echt gefesselt, und ich kann nur sagen, also die Leute, die jetzt nicht unbedingt ein Problem mit Religion etc. haben, die sich ein wenig mit dieser Geschichte auskennen, man sollte sie sich angucken ohne Vorurteile. Natürlich kann man danach sagen, man fand den nicht gut, das ist ja ganz normal. Aber also ich fand ihn echt gut, und es war echt mal wieder ein Film, der mich gefesselt hat, wo ich nicht umschalten konnte, obwohl ich es wollte. Hab natürlich damit dein Hausmark verpasst, aber das war es mir echt, ehrlich gesagt, wert. Geht auch gar nicht so lang, wie ich dachte, Passions Christi. Also 126 Minuten. Ja, knapp. Es ist ein recht normaler Film. Auf DVD, Produktionsjahr, also Erscheinungstermin 2005 gewesen damals. Ja. Ab 16 Jahre übrigens ist der zu erhalten über Amazon. Und über Amazon tatsächlich noch recht teuer, finde ich. Für 19,99 eine DVD. Boah. Ist eigentlich noch recht. Das ist recht happig. Ist recht happig noch. Seit 8 Jahren draußen ist. Ja. Aber das zeigt auch, dass der Film nicht unbedingt schlecht ist, ne? Ja. Kann man ja vielleicht auch so sehen, ne? Ja. Also ich muss auf jeden Fall sagen, also dieser Film ist natürlich für Leute, die jetzt auf Folterszenen überhaupt nicht abkönnen und da schnell sagen, was ist das? Also, die sollten den Film auch eher im Regal liegen lassen, aber für Leute, die sagen sowas, na, nicht sehe ich gerne, aber die sowas abkönnen, auf jeden Fall ist sehenswert. Ja, gut. Dann komme ich mal zu meinem Film. Ich habe mir gestern, Mr. Popper's Pinguine angeguckt. Sein Film mit Jim Carrey, Carla Cugino, Ophelia Lovibond oder Madeline Carroll. Und ich bin ja ein riesiger Fan von diesen alten Jim Carrey-Filmen. Ob's Die Maske ist, ob's Ace Ventura ist, ob's Bruce Allmächtig ist. Gefällt er mir wirklich richtig gut, und ich war halt gespannt darauf, kann er jetzt nach seinem Kino-Comeback, er hat es ja 2006, 2007 auch mit Drama versucht, Number 23 hat mir auch nicht super gefallen, aber ganz gut gefallen. Und ich wollte gucken, ob er halt dann dran anschließen kann an seine alten Erfolge und Leistungen. Ich muss sagen, jein. Jim Carrey selber hat eine gute Leistung gezeigt, aber ich glaube, die Story hat das nicht zugelassen, dass er so sein ganzes Potenzial ausschöpfen konnte. Dazu war die ganze Story ein bisschen zu linear. Also erstmal, worum es geht. Mr. Poppers Pinguine. Tom Popper, erfolgreicher Geschäftsmann, hat kaum Zeit für seine Familie, also kaum Zeit für Kinder und hat keine Freizeit. Und dann kriegt er von seinem Vater einen Pinguin vererbt. Und dadurch verändert sich alles. Den will er dann zurückschicken und auf einmal sind da noch 5 andere Pinguine, die dann auch noch in der Box gekommen sind. Und das wirft halt sein komplettes Leben über den Haufen und dann entdeckt er so ein bisschen, wofür Familie steht und was er alles in seinem Leben eigentlich anders hätte machen müssen. Also ist jetzt nicht wirklich Neues, das gibt's in vielen anderen Filmen auch. Und deswegen der Film an sich mittelmäßig. Also wenn ich jetzt Punkteverteilung geben würde, ich würde vielleicht 3 von 5 Punkten geben. Genau, wollen wir demnächst, wollen wir unsere Filme, die wir gucken, bewerten? Ja. Also auf einer 5er-Skala oder 10er-Skala? Ja. Ich mache es meistens so 10, finde ich cooler. Okay, dann 10 machen wir 10. Ich auch, also 10 finde ich auch besser, da hat man eher so einen Spielraum. Kann man breiter fächern. Ja, dann können wir das entsprechend auch gleich machen. Mach du mal mit deinen Bewertung. Also du sagtest, wie viel meintest du? 2, 3? Also gebe ich 5 von 10 Punkten. Ja. Also Jim Carrey im Film hat mir selber gut gefallen, aber es gibt lustige Momente, aber es ist halt kein Film, wo man alle paar Minuten wirklich mal lachen kann. Es ist zwar ein gute Laune-Film, aber die wirklichen Gags, die fehlen mir in dem Film. Und deswegen kann ich den Film auch nicht besser bewerten. Also ganz nette Story, sympathischer Film und man sieht, Jim Carrey ist ein guter Schauspieler. Ich bin auch sehr gespannt auf Kick-Ass 2, also einer der Filme, auf den ich mich in diesem Jahr so sehr freue. Also, es geht jetzt gar, weil ich fand den ersten Film Hammer. Und jetzt mit Jim Carrey, mit einer total abgedrehten Rolle, darüber werden wir in den nächsten Ausgaben schon auch nochmal reden. Absolut klasse, da freue ich mich riesig drauf. Und ich denke mal, da wird er auch eine saubere Leistung abliefern. Jedenfalls, Film ist in Ordnung, 5 Punkte, aber geht noch auf jeden Fall besser. Okay. Bewerte du mal auch Passion Christi? Ja, also ich muss sagen, also auf meiner persönlichen Skala ist es schon so Richtung 7-8 und ich würde sehr objektiv, würde ich ihm ebenfalls so eine eher 4-5 geben, weil es ist ein Film, der natürlich nicht jedem gefällt und dadurch würde ich ihm eher eine 4 geben, da er halt, also mir persönlich hat er sehr gut gefallen. Mach mal schon persönliche Skala, Toni, finde ich recht interessant. Ja, persönlich wäre es bei mir auf einer Skala eher schon 7. Weil er mir wirklich richtig gut gefallen hat. Also es war ein Film, der mich gefesselt hat, der mich unterhalten hat und der aus einem, was ich ein sehr langweiliges Thema finde, also die Bibel, Religion hat mich wirklich nie interessiert, aber aus einem sehr langweiligen Thema einen richtig guten Film gemacht hat. Da hat Mel Gibson einen guten Job geleistet mit Schauspielern, die ich jetzt nicht unbedingt kenne, muss ich ehrlich sagen. Also die Schauspieler sagen mir nichts und dadurch, also ich denke mal, auch die Filme, die ich mir angeguckt, also eben durchgelesen habe, sagen mir ebenfalls nichts und dadurch muss ich sagen, ist das eine 7 für mich. Also jetzt meiner Meinung nach. Okay. Ich würde für G.I. Joe 2, also für ich mache mal G.I. Joe 1, würde ich tatsächlich irgendwie 7 von 10 geben. Also recht gut schon. Und für G.I. Joe 2, wie gesagt, es ist ein für das, was der Actionfilm ist, also wie gesagt, erwartet keine Dialoge, erwartet Action. Und dafür, was es Action ist, ist es Action. Und dann gebe ich tatsächlich 8,5. Okay, ja, das ähnliche Thema ist auch mal bei Transformers gewesen. Also filmisch gesehen waren die Filme eigentlich Grütze, aber du bist halt in diesen Film gegangen, weil du alles auseinanderfliegen sehen wolltest. Ja, es fliegt alles auseinander. Ja. Bei G.I. Joe 1 eher weniger und es fehlen halt eben diese beiden Charaktere von Dwayne Johnson und von Bruce Willis, die entsprechend ein bisschen Flair, ein bisschen dieses lustige halt reinbringen und entsprechend Bekannte aus den Filmen. Aber wie gesagt, G.I. Joe 2 haben sie nichts falsch gemacht, grundsätzlich. Ne? Ich habe mich unterhalten gefühlt in den knapp 2 Stunden, die das liefen im Kino und hab gerne Popcorn gegessen, hab gerne wieder mich da hingesetzt und hab den geguckt. Muss ich ganz ehrlich sein, also 8,5 Punkte auf jeden Fall. Und wir können das ja dann auch mal später irgendwo festhalten, irgendwo in einer Datenbank oder so, wie wir die bewerten abgegeben haben. Ja. Können wir mit der Zeit machen. Ja. Felix. So, dann sind wir eigentlich mit den Themen für diese Ausgabe schon am Ende. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas Spezielles, worüber ihr sprechen wollt. Ja, grundsätzlich nur, dass wir noch halt eben jetzt ein bisschen pluggen wollen, ne? Ja, genau, darauf wollte ich ja danach. Wir müssen doch noch unsere Story erzählen. Stimmt. Gut. Ich muss auch noch meine Story erzählen. Gut. Ich würde sagen, das heben wir uns auf. Noch nicht erzählen? Nein, noch nicht erzählen. Das machen wir vielleicht bei der nächsten Ausgabe. So einen kleinen Cliffhanger einbauen oder was? Ja, natürlich, Cliffhanger. Ah, super. Klar. Ich würde sagen, soll ich das machen, Felix, mit dem, ich ja, übernehme jetzt einfach mal kurz. Du hast das die meiste mit den Adressen gemacht, dann kannst du jetzt auch gerne den Part übernehmen. Ja, natürlich habe ich das nicht, das, also dieses Grundgerüst habt natürlich ihr beide aufgebaut, entsprechend Facebook, wo ihr uns liken könnt. Dort sind wir zu finden unter facebook.com und dann dieses schöne Schrägstrich-Gedöns da und dann kfabe-fsm. Ja, stimmt natürlich. Dort auf Gefällt mir klicken und dann bekommen natürlich alle Folgen. Wir werden auch sicherlich mit der Zeit mal wieder irgendwelche News etc. teilen von den bekannten Seiten oder was posten, damit ihr auch mal eure Meinung darunter schreiben könnt. Das Ganze auch auf Twitter genauso. Vielleicht werden wir dort auch direkt Filme, die wir geguckt haben, schon mal direkt mit einer Vorbewertung quasi, also einen exklusiven Preview quasi dort posten. Wäre recht interessant. Also da wird sicherlich Content kommen mit der Zeit. Da haben wir ja jetzt soweit alle Zugriff drauf auf die verschiedenen Konten. Da werden wir sicherlich alle auch mit der Zeit da mehr Inhalt draufpacken, reinpacken. Interessant wird's aber, wenn wir jetzt auf die Homepage gehen, nämlich kfabefsm.wordpress.com. Das ist ein Blog, ein schöner Blog, wo ein schönes Logo drüber ist, also ein Header. Und dort findet ihr alle Folgen, dort findet ihr Beiträge zu unserem Podcast. Vielleicht, wenn wir auch noch irgendwelchen anderen Quatsch machen, dass wir das da auf jeden Fall damit reinpacken. Dort könnt ihr uns kontaktieren. Mit der Zeit werden wir da auch so schöne Buttons für Facebook, für Twitter, für entsprechend alles weitere, wie zum Beispiel auch YouTube, mit reinpacken. Also youtube.com. Dann Schrägstrich User, Schrägstrich, und dann müsste Felix mir kurz sagen, müsste es, glaube ich, auch KFAB-FSM sein. Ja, ne? Es heißt oder, nein. Sie KFAB-FSM. Ja. Weil es gab da so ein kleines Problem mit, ich hatte schon einen Account und dann Passwort vergessen und sowas. Ja, okay, also THE KFAB-FSM, genau. Also der KFAB-FSM. Dort einfach abonnieren, dort sind unsere Folgen zu finden, entsprechend als Video mit unbewegten Bildern quasi. Und das Ganze natürlich auch dann auf iTunes. iTunes wird so aussehen, dass wir wahrscheinlich diese Folge direkt auch auf iTunes packen werden. Wird ein bisschen dauern. Vielleicht werdet ihr jetzt auf YouTube die eher hören können. Aber wird sicherlich auch in den kommenden Tagen, sage ich mal, also im Wochenende auf jeden Fall, noch da sein. iTunes dann entsprechend auch mal suchen. KFAB-FSM. Ich weiß nicht genau, ob nur KFAB-FSM, aber sucht mal einfach danach. Dann werdet ihr sicherlich irgendwas finden zum Abonnieren. Ich glaube, ich habe nichts vergessen, ne? E-Mail vielleicht noch. Felix, die E-Mail-Adresse? Ja, kfibfsm gmx.de müsste das sein. Ja, Schrägstrich ist es nicht ganz, also es ist ein bisschen gekringelt, das Schrägstrich. Also ihr müsst daraus so ein A mit so einem Kreis drum noch machen. Ah ja. Ihr biegt einfach, also ihr nehmt euch eine Nudel, also wenn ihr gekocht habt, dann nehmt ihr so eine Nudel, macht ihr so als Schrägstrich und dann dreht ihr die einfach mal so ein bisschen und dann wird da irgendwie so ein Ad draus und das benutzt ihr dann als kfabfsm, also minus fsm, glaube ich, ne? Ja, kfab-fsm@gmx.de. Genau. Oder einfach E-Mail-Adresse so. Auf Google Mail. Also es gibt verschiedene Anlaufstellen, Leute. Ihr kommt da schon irgendwie auf klar. Und Feedback geben, Anthony hat das ja auch schon des Öfteren angesprochen, Tony. Tony. Ich mach das nicht. Nee, nein, das finde ich nicht so nett. Du kannst ja auch was für mich einfallen lassen. Ja, das werde ich tun. Aber du hast es ja schon öfters angesprochen, dass ihr uns natürlich Filmempfehlungen einschicken könnt. Kritik natürlich sowieso. Wir sind da in der nächsten Zeit auf jeden Fall darauf angewiesen. Es ist ja ein neuer Podcast. Vielleicht auch über Lenny. Ich weiß nicht, Lenny ist ja hier der Schirmherr. Kayfabe-Podcast, Wrestling-Podcast mit verschiedenen anderen Geschichten, die er auch noch macht. Ja, da ist auf jeden Fall recht viel Inhalt und wir werden uns sicherlich demnächst wieder zurückmelden. Ne? Vielleicht wöchentlich? Ich weiß jetzt nicht. Ich werfe das mal so in den Raum. Müssen wir gucken. Also Wochenende wird auf jeden Fall, habt ihr ja eigentlich oft Zeit, oder? Ob ich arbeiten muss oder nicht, aber ich meine, abends ist immer Zeit. Ja. Und dann wir werden es auf jeden Fall versuchen und kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, also was in der Woche so passiert und welche Filme wir geguckt haben und dann. Aber ich denke mal, wir werden mit der Zeit so eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen. Idealerweise wäre es natürlich so, dass wir veröffentlichen so Mittwoch, Donnerstags, damit man sich halt eben auch die Filmstadt zum Wochenende angucken kann, sage ich mal. Ja. Wir müssen mal schauen, vielleicht nehmen wir am vielleicht nehmen wir Wochenende auf und stellen dann Mittwoch oder so. Mittwoch, genau, das wäre eigentlich so ganz, ganz gut. Müssen wir dann schauen. Aber ihr werdet sicherlich demnächst Folgen von uns bekommen. On Mars. Ja, genau, dasselbe Wort hat er jetzt auch im Kopf. Ja. Habe ich genug geredet? Ja, eigentlich schon. Persönlich. Ja, eigentlich schon, genau. Ja, dann, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann kann ich jetzt eigentlich nur noch sagen, danke, dass ihr euch die erste Ausgabe angehört habt und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann und tschüss. Und ich einen Satz muss ich ja noch bringen. Okay, was denn noch? Und haltet euren Popcorn steif und trinkt eure Cola aus. Bis dann, ciao.